dürfen das nicht so eng sehen. Also unser Podcast ist ja immer noch ein Satire-Podcast, sage ich mal. So ja, aber ironischer. Sogar Jan Böhmermann hat jetzt schon wieder auf den Deckel gekriegt. Aber ich finde es nicht mehr witzig. Also am Anfang hat er ja, gerade auch dieser Typ, den du mir gezeigt hast, oder hat es mir Falco gezeigt? Dieser Politiker, der im Europarlament ist. Nein, das war mit Tobi, wo wir die Partei, Sonneborn, genau. Aber der ist der Wahnsinn. Habe ich mir auch gedacht und dann habe ich so ein bisschen nachgedacht. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, er macht das eigentlich schon nur aus Witz, rein aus den anderen, klar auch aufzuzeigen, welche Missstände es in der Politik gibt. Aber ich finde, es bringt nichts, sich nur darüber lustig zu machen und nichts dabei zu ändern. Aber ich glaube, sein Ziel ist auch gar nicht wirklich was zu ändern, sondern gerade eher darauf aufmerksam zu machen. Weil er ist ja nur ein Mann zum Beispiel im Europaparlament. Er kann ja eh nichts, er kann ja eh nicht groß irgendwie bei Abstimmungen irgendwas machen. Ja, aber das ist irgendwie so nervig. Du hast diesen einen Ausreißer und das stört dich ja quasi auch am Politikmachen. Das ist quasi so Kapazitäten verschwenden auf Kosten nur, dass wir es öffentlich... Nicht wirklich, weil ja durch den Jan Sonneborn viele in unserem Alter auch erst mal oder wieder die Politik gefunden haben, weil der ja schon eigentlich... Ja, aber was macht der für Sachen? Ich denke mal, okay, der ist schon ein bisschen krasser wie der Böhmermann. Der hat irgendwie 50-Euro-Scheine ausgedruckt und verschickt sie so. Und irgendwie hat er gesagt, ja, wir machen jetzt Geschäft, wir verkaufen 50-Euro-Scheine für 50 Euro und 50 Cent oder so. Und das ist unser Gewinn und so machen wir Business und so. Ja, aber hast du das... Nee, du und dann packt er, da siehst du wirklich, wen die 50-Euro-Scheine einpackt. Ich denke so, okay, was für ein Aufwand du betreibst, um das auch quasi aufzudecken. Ja klar, aber da ist ja ein ganzes Team dahinter. aber was er ja auch gemacht hat bei einer Rede im Europaparlament, das fand ich auch schon so ein bisschen grenzwertig. Der hat ja rein rechtlich Redezeit. Ja, genau. So. Und das nutzt auch immer geil aus. Ja. So. Und dann sagt er halt bei dem einen Video, da ging es halt gerade, hat er nochmal wegen Europa was gesagt, dass er halt das gerade irgendwie nicht so cool findet, was in Europa abgeht und so. Und dass man sich doch wieder auf die Werte von vor allem gerade die Franzosen, noch ein Wort, Herr Macron, sie sind doch die Nation der Aufklärung von Voltaire, Rousseau und so weiter. Und der Macron ist ja mit einer mega alten Frau zusammen. Also die ist 20, 30 Jahre älter als er. Ja, aber beim früheren Präsident war es andersrum. Ja, darum geht es ja. Und jetzt lass ich sagen, dann sagt das so auf ein Wort Macron, wegen den Voltaire und so weiter. Die sollten ja ihrer Frau wahrscheinlich sogar persönlich bekannt sein. Und das ja, ist halt gut, so. Gag aufs Alter bezogen. Ja, aber der war halt schon, der kam halt schon echt ganz tief. Gut, den halt auch im Europaparlament einfach so mal zwischendurch rauszudroppen. Das ist schon krass. Also es ist halt schon krass, was er so zeigt, was man sich eigentlich auch rausnehmen kann. Ja, aber das heißt, du wählst die Partei nur als Gag. Das ist quasi ein Gag. Das ist ein einziger Gag. Du wählst sie, unterstützt die, weil die einfach witzig auch sind. Das ist ja nicht mal ein Gag, sondern das ist ja auch einfach... Also ich finde, weil die haben ja schon 4% oder so? Ja, das ist schon... Also ich finde, das ist schon eine Form, um seinen Protest zu zeigen. Dass man sagt, ich würde sogar lieber eine Satirepartei wählen, die Missstände aufdeckt, die ja auch gar nicht für sich in Anspruch nehmen. Also die Partei nimmt ja auch gar nicht für sich in Anspruch, irgendwas krass ändern zu können. Aber einfach nur... Okay, das ist ja auch ein Marketing-Trick oder ein Slogan, wenn du sagst, wir klären einfach auf nur. Wir wollen jetzt gar nicht irgendwie politisch mitmischen. Ja, und halt dadurch dann eben auch zeigt, guck mal, selbst eine Satirepartei ist besser als, bevor ich SPD oder andere wähle, wähle ich lieber eine Satirepartei, bevor ich... Das ist nochmal die Protest zum Protest gegen die AfD. Das ist quasi. Schon so, ja, das ist schon diese Watsche, so ihr seid, ich finde euch alle scheiße. Ja. Ja, aber ich weiß, also ich persönlich würde es jetzt vielleicht nicht wählen, weil ich mir halt gerade so denke, ja gut, die können ja nicht wirklich was bewegen. Es bringt nichts, nichts letztendlich und keine Ahnung, man möchte ja schon einen Fortschritt und nicht nur die Gags einfach. Aber das ist eine gute Option vielleicht für Leute, die ihre Stimme nicht einfach Ich glaube, es ist besser, weil es zum Gesamtvoting ja beiträgt. Genau, wenn die sagen, ich kenne mich mit der Politik nicht so aus, ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt, ich wähle die Partei. Aber finde ich einen eleganten Weg. Was mich gewundert hat, ist, wie kommt der ins Europaparlament? Ja, der ist ganz normal gewählt worden, der hat sich aufgestellt und ist gewählt worden. Wie ist da das Wahlsystem? Boah, da überfragst du mich jetzt. Ist es so wie der Schulz auch? Aber der war ja schon Vorsitzende. Der war ja, glaube ich, auch irgendwie Generalsekretär oder Sprecher. Also ich glaube, wir kriegen das dieses Jahr mit, weil dieses Jahr sind Europawahlen Und ich meine, da muss ich auch ganz normal, ich weiß es echt nicht, ich hatte noch nie eine Europawahl irgendwie. Es sagen ja viele, viele unterschätzen die Europawahl und dass die eigentlich sehr wichtig ist, was halt im Gesamteuropa-Raum bestimmt wird. Und deswegen bin ich mal gespannt, wenn die AfD oder jetzt gerade, es gibt ja dann sowas Ähnliches, so eine Mischung aus AfD, Front National, Liga Nord und so weiter, bin ich mal gespannt. Wir müssen jetzt in unserem Podcast auch Hashtag Political hinschreiben als Beschreibung, weil wir sind ja quasi ja schon Experten in der... Okay, jetzt mal Terror. Was ganz anderes politisch. Ich bin froh, nicht politisch, ich bin froh, dass ich kein Lehrer werde. Diese Kinder. Also ich würde mal sagen, alles 10 plus besteht aus kleinen, egomanen Terroristen. Alles 10 plus. Also so vor allem gerade so Mädels 11, 12, 13, das sind so richtige kleine Egos und die denken, dass sie die allergrößten sind, weil sie jeden Tag von ihren Eltern gesagt bekommen, was sie denn für supergeile Kinder sind. Ja, das ist ein Problem und der komplette Wandel mit dem, also jedes Kind hat ein iPhone und dieser geballte Konsum, den die sind, eigentlich haben. Die sind voll selbstgefällig, das ist richtig krass. Und ich weiß gar nicht, also man weiß gar nicht, wohin diese Entwicklung überhaupt führt, dass die Kids einfach mega verdorben sind, durch das ganze Konsumieren, Medien, am Handy, Instagram. Die sind nicht mal irgendwie krass verdorben, das würde ich gar nicht mehr sagen, sondern diese Selbstherrlichkeit, die dir an den Tag legt. Früher war es ja so, wenn eine ältere Person dich angesprochen hat, hast du der meistens auch geantwortet und warst höflich. Sehr, ja. Je älter die Person war, desto höflicher warst du dann halt. Richtig. Mittlerweile ist so, du gehst zum Kind. Also du warst so frech wie ich und hat jeden geduzt gleich. Ja, aber halt trotzdem höflich. Ja, als Gag halt. Ja, und bei denen ist es halt echt, also... Du stehst neben denen, ich stehe neben so einem 12-jährigen Kind, lässt sich im Hallenbad und beim Föhn und wollte fragen, ob sie da zum Föhn hin will. Und das guckt mich nur so an, dreht sich um und läuft weg. Die war 12 vielleicht. Wann hat dir das letzte Mal jemand die Tür aufgehalten? Boah, das aber nee, doch, musste ich aber lange überlegen. Die letzten paar Tage, echt? Echt? Ziemlich oft, auf dem Rathaus und so. Weil das ist noch so das alte Höflichkeitsbild. Aber ich halte ja auch Männern die Tür auf, das ist ja... Weil du ja auch der Gleichgesinnung oder Gleichberechtigung... Nee, ich finde, das ist einfach... Ich meine, warum soll ich zu einem Mann nicht höflich sein? Genau, es ist wiederum Sexismus gegenüber dem Mann, wenn man ihn quasi anders behandelt, gerade in solchen Dingen. Man kann auch höflich zu einem Mann sein. Es muss man nicht immer der Mann zur Frau sein. Eben. Dann ist es auch Sexismus gegenüber dem Mann. Ja, oder halt, also ich würde jetzt nicht jeden Mann vorwerfen, der mir die Tür aufhält, dass er mich nur ficken will. Um es mal auszudrücken. Ja, obwohl es halt eigentlich zu 80% eigentlich schon der Fall ist. Ja, aber wenn es so ältere, die ficken... Die sind gerade die Lustmolche. Na klar, sitzen sie immer im Café und... Nee, ich glaube jetzt gerade so irgendwie so, wenn dir ein 80-jähriger älterer Herr die Tür aufhält, dann ist er meistens der so, ein nettes, fesches Mädchen. Ich glaube nicht, dass sie fesch sagen. Das ist das Ding. Ich glaube, dieses Wort existiert nicht in dem Wörterschatz. Ein fesches Mädle. Aber Mädle. Fesches Mädle, ja. Translated in unser Deutsch jetzt wäre, boah, voll die geile Fickschnitze. Nee, das war jetzt kanakisch. Du musst nochmal differenzieren. Okay, wie wär's dann auf Deutsch? Deutsch. Boah, jetzt hätte ich mal wieder Bock, meinen Kolben reinzuheben. Sowas wäre. Nein, Lutz. Oder die Alte, die würde jetzt schon gerne mal wegkrätschen. Ich fand das mal so witzig, da kommt ein Tipp so zu mir her und sagt dann so, boah, die da drüben, da würde ich schon mal gerne Nein, Lutz. Das ist das erste Mal, wo ich das Wort gehört habe. Die Schwaben haben sehr geile Sprüche, was das angeht. Zum Beispiel, hört doch mal drüber fahren, könnt man schon. Mit meinen Mädels dann irgendwie so unterwegs sind, richtig damenhaft, kommt dann eine immer zur anderen hin und sagt, du, ich gönn mal Bronze, gell? Bis ich das verstanden habe, also auch dieses Neilunze, da steht halt so ein richtiger Bauer neben, hey, schon mal doch Neilunze. Und ich guck dann so an, so, ich so, ey, du, sorry, also ich weiß, ich habe auch kein bestes Hochdeutsch, aber was heißt denn bitteschön Neilunze? Aber eigentlich vom Laut her weiß man eigentlich schon, was gemeint ist. Ja. Lutz. Schön lunzen. Lutz. Ja, ist genau das Gleiche. Oder eine meiner Freundinnen ist halt immer noch weggrätschen. Was ging eigentlich mit der Alte gestern? Hast du nur weggrätscht? Aber ich glaube, das ist überdeutsch, also überregional. Ja. Geballert gibt's da noch? Ja, aber das ist auch überall. Ja. In Deutschland hast du ziemlich viele Möglichkeiten. Zu sagen, dass du jemand gebumst hast. Auch in anderen Sprachen. Ich finde, da sind die Menschen immer sehr einfallsreich, um irgendwelche Umschreibungen zu finden. Stimmt. Das Anführungszeichen sehr viel Grips einfach in solchen Dingen hineingesteckt wird. Ja, wir sind auch letztlich drauf gekommen, gestern erst, Asum und ich sind drauf gekommen, dass... Die piepen wir jetzt aber nicht mehr raus, nee, also das raus. Ist jetzt, das ist der Zug ist abgefahren, Asum, meine Nein, Liebe. Asum bleibt drin. Asum. Asum. Grüße an mein Speidele. Was ist eigentlich mit ihrem, mit ihren Hämorrhoiden? Ist da was rausgekommen? Der Muschi-Pilz und die Hämorrhoiden. Das ist eine Story, die könnte ich eigentlich erzählen. Ja, aber das sind doch so Sachen. Unsere Zuhörer wollen mehr über uns wissen. Die wollen lustige Augenblicke erleben, die wir erlebt haben. Ja, ich habe mal auf, also ich habe mal auf Instagram dieses... Die neue Funktion ausprobiert. Die neue Funktion, stell mir eine Frage. Ich dachte mir so, okay, das machen gerade echt ziemlich viele. Scheiß drauf, baller's mal raus. Schau schon mal, was kommt. Was kommt. Also ich muss sagen, es kam natürlich nur Scheiße. Bizarre. Jetzt muss man sagen, was ich dir geschrieben habe. Niemand schreibt mir einfach nur so, was, ob du am Sack bist? Oder bist du am Sack? Fragezeichen. Eine andere Kumpel sagt noch was anderes, das sage ich jetzt nicht. Ah ja, dann stimmt, dann kam auch noch von einem Typ, warum gibst du nicht Arsch? Den fand ich auch auch einfallsreich, muss ich sagen. Warum gibst du nicht Arsch? Das ist so. Aber auch eine berechtigte Frage, wie ich finde. Ja, warum? Naja, ich finde, das ist naja. Schon so ein Widerspruch an sich. Es gibt Männer, die wollen unbedingt in den Arsch hineinlunzen. Und dann, Achtung, dann kommt der Hammer jetzt. Achtung, kurz Luft anhalten. Der Hammer ist, also in den Popo wollen sie rein. Da ja. Kaka und so rauskommen. Ja. Aber in die Mumu, wenn sie ihre Tage hat, das finden voll viele voll eklig. So. Bin ich auch der Meinung? Ich finde es auch eklig, mag es aber trotzdem. Also ich finde... Weil man ist schon einfach geil, muss man sagen. Also ja, ich muss halt sagen... Man will halt ballern. Jemanden, eine Frau mit einer Frau zu schlafen, die ihre Tage hat, finde ich weniger eklig. Meine Meinung, muss ja nicht jeder so sehen. Jetzt müssen wir noch Ding, Hashtag Sex Podcast reinfügen, jetzt sind wir schon im Sexmilieu. Unterbricht mich nicht. Tage? Also ich finde diesen Gedanken ziemlich komisch. Also da, wo Blut rauskommt... Blut ist anders und... Und da, wo die Kacke rauskommt... Es tut mir leid für meine Ausdrucksweise, aber da, wo die Scheiße rauskommt, muss ja nicht sein. Ja, aber das ist... Wenn, dann muss man zu beiden Bäh sagen. Schön davor Einlauf machen. Schön nochmal durchpusten. Wie so ein Porn... Du hast so viele Pornos geguckt. Da war auch Milch im Spiel, muss ich sagen. Schief Niveau, wir sinken. Die Zuschauer wollen noch mehr über uns, glaube ich, erfahren. Wie viel Zeit haben wir und wann hast du schon den ersten Abartigen rausgehauen nach 12 Minuten? Das ist eigentlich gut. Bisher. Chapeau. Bisher war ich noch nicht so unter der Gürtellinie. Dann müssen wir auch mit unserem südafrikanischen Rotwein anstoßen. Der wir, ist übrigens sehr lecker. Ins Mikrofon 2,99 klingeln lassen, bei Netto. Fairtrade. Ja, das war sehr wichtig, Inge. Ich wollte doch nur mein Gewissen beruhigen, hör doch auf. Ingeborg. Borg auch noch. Das hat nichts mit Baby Born zu tun. Jetzt warte, wo waren wir jetzt stehen geblieben, unser Sexleben? Ah ja, nee, wegen Instagram, diese Frage. Ah ja. Ja, genau. Und dann kam dann Asum. Asum und ich waren schwimmen. Und da haben wir uns halt so, wir duschen hier nicht, wir duschen zu Hause, weil da kommen wir uns ja immer voll eklig vor. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber ich finde trotzdem im Hallenbad duschen ist nochmal was anderes wie zu Hause. Ja, warte mal, aber Hallenbad, du badest da in Chlor und das ist eigentlich auch eklig und dann dusche dich lieber ab. Genau, mal. Aber ja, da gehst du ja schon kurz drunter, aber richtig duschen mache ich dann immer zu Hause, weil ich fühle mich erst richtig fresh, wenn Echt? Ich zu Hause, ja, das ist... Ja, wovon hast du Angst? Nee, einfach nur dieses Feeling, weißt du, bist zu Hause, hast dann auch da deine Bodylotion. Wie du magst es lieber zu Hause zu scheißen, quasi ein Heimscheißer. Genau, so ein Heimscheißer, genau. Und dann schreibt also mir halt, auf was ist das denn dann so? Und Inga, wie geht's deinem Muschipilz? Da habe ich geschrieben, naja, der wächst und gedeiht. Zum nächsten Weintasting haben wir dann Blauschimmelkäse. Oh. Wie geht's deinen Hämorrhoiden? Die wachsen und gedeihen genauso. Das ist eine pur weibliche Konversation gewesen. Wir sind noch nicht lesbisch, aber ja. Ja so, gut, aber... Die rosa-rote Brille, dann nennen wir ja, das aber ja, Frauen unterhalten sich auch über. Real Talk hier auf Instagram finde ich schon grenzwertig. Wie meinst du? Ja, ich habe es ja auch nicht veröffentlicht. Ja, aber sollte man schon. Nein. Wie gesagt, da kommen noch genügend Leute, also die, das ist ja wie bei die Titanic, gerade von, wenn wir es von Jan Sonneborn hatten, mhm. der diese Satire-Zeitschrift auch hat, das ist genau das gleiche bei dem dann eben auch. Er macht Satire, also die ist schon krass böse und schwarz teilweise, richtig schwarzer Humor, wo man dann so denkt, so, oh, okay, krass. Kann man witzig finden, muss man aber nicht, wie dem auch sei, dass dann halt Nazis das irgendwie als Propaganda für sich verstehen und dann in ihren NPD-Büros aufhängen, weil sie die Ironie dahinter nicht verstanden haben. Und genauso ist es dann eben auch damit, du postest dann sowas und dann kommt entweder sowas wie, das macht man doch nicht in der Öffentlichkeit sowas sagen, oder, echt jetzt? Du hast Muschipilz? Ja genau, ich schreibe das erstmal dahin. Nein, ich gehe zur Apotheke und hole mir Vagisan. Mein Real Talk-Gag hast du auch nicht kapiert, oder? Nee. Ja, der war ziemlich hoch, da werden jetzt, glaube ich, Leute rätseln. Achso, ja. Das die Antwort unter die Kommentare schreiben, genauso wie die Antwort. Wir haben noch nie Kommentare. Aber an Facebook kannst du, wenn ich die Folge poste, kannst du da drunter kommentieren. Aber auf jeden Fall, Asim, du postest auch noch die Antwort, wie es um dich bestellt ist und ein ja, Problem, nennen wir es mal. Und dann, ich sag euch Bescheid, wann der Blauschimmelkäse fertig ist. Dann können wir alle auf einen schönen Rotwein. Funktioniert halt tatsächlich für alle, die da zart beseitigt sind. Das geht nicht. Doch, das geht nicht. Also ich weiß jetzt manchmal... Nein. Das ist nicht der gleiche Pilz wie... Im Wald, nein. Nein, nicht wie im Blauschimmelkäse, ja, aber jetzt ja, ja. Okay, jetzt bin ich gespannt. Also gut, bei Weiß ist ja manchmal so ein bisschen, weiß ich, wer Weiß kennt, Independent Journalisten. Inga, du weißt, dass wir so viele Brandbomben bekommen haben, weil du nicht immer ins Mikrofon redest. Okay, es tut mir leid. Sie ging dir ja. Come closer. Naja, also auf jeden Fall bei Weiß, also da war auch eine, die dieser Weiß-Report. Genau, die hat sich die Frage gestellt, ob man denn wirklich aus dieser ich nenne es jetzt mal Mumuflora, weil das sind ja auch Bakterien, wie ja beim Käse auch. Ob man daraus... Wenn die Leute jetzt kurz aufstoßen müssen, ich habe ja gesagt, einfach weghören die nächsten 5 Minuten. Ja. Spoiler! sie hat es tatsächlich geschafft, dann auch... Ja, du züchtest den dann, oder? Ja, ja. Also, weil man sagt ja immer Eichelkäse, Nüllekäse bei den Männern. Mhm. Tatsächlich kann man das mit der Flora von der, ne, von Down Under bei Damen machen. Und das hat dann auch funktioniert. Und das Ding war, aber ich glaube, man sollte das nicht essen, weil man sich da schon ziemlich üble Infektionen... Ja, das heißt, Blauschimmelkäse sollte man auch lieber die Finger weglassen, oder? Ja, warum? Warum? Ja, aber jetzt mal eine ganz... andere Frage, woraus besteht dann der Nillekäse? Das ist auch quasi die Flüssigkeit, oder? Dieses auf der Eiche. Jetzt kommen wir wieder in das gefährliche Halbwissen. Jetzt kommen wir auch in das Eklige. Da haben wir von Anna nämlich eine richtig, da habe ich eine richtig harte Kritik einstecken müssen, weil wir anscheinend immer ein bisschen zu viel schwafeln, obwohl wir es nicht wissen. Also, sollten wir mehr dazu stehen, wenn wir keine Ahnung haben. Ich habe keine Ahnung davon. Nee, aber wir sind ja der Bullshit-Podcast. Richtig, das stimmt. Wir sind Schwaben, wir reden Bullshit. Und wir müssen alles besser wissen. Ja, richtig. Wir denken uns auch, wir sind sehr intelligent und wissen... Sowieso in der Nahrungskette. Ja. Ganz oben. Das ist quasi doppelte Ironie. Das ist wie so ein Fallboden. So eine Falle. Irgendwie so. Falltreppe, wie nennt man das? Die Luke, die sich... Ich glaube, du wolltest sagen, das ist wie ein doppelter Boden. Genau, genau. Ja, und dann bist du auf Fall. Ja. Ich wollte erst in den Limbo... Ein Limbo-Stein ist ganz was anderes. Nicht Limbo, Limbus im... Nimbus. Nee, Limbo ist es doch. Diese Unendlichkeit bei Inception heißt Limbo. In der untersten Ebene von dem Traum, ja. Wo du nie mehr herauskommst, ist quasi der Limbo. Okay, also das war das gleiche wie bei Inception, nur für die Ironie. Genau. Aber das ist aber die dritte Ebene. Das ist nochmal eine dritte Falltür, wenn wir auf das Beispiel zurückkommen. Das ist ja wie bei einem Kumpel von uns auch, das sage ich jetzt nicht, weil man es sonst wieder biepen muss, der dann ja auch voll oft immer jemandem einfach nur Recht gibt. Dann habe ich ihn so angeschaut und dann hat er gibt ihm immer Recht, weil er genervt ist? Oder? Und weil er einfach sagt, Inga, die Leute wollen nur das, die hören nur das, was sie hören wollen. Die wollen auch nur das hören. Genau. Deswegen, also mir ist auch mittlerweile Hashtag Politik schon aufgefallen, dass es gibt Leute, die eine komplett andere Meinung haben als du und du aber mega gut mit denen diskutieren kannst, einfach nur, weil die dir zuhören, deine Argumente aufnehmen, darüber nachdenken. Genau, und nicht von vornherein blockieren und auf ihre Meinung beharren. Ja, weißt du, das gibt es ja auch, also das ist mein Fehler immer bis jetzt in einer Beziehung gewesen, dass ich bei Streits immer dieses Ping-Pong mitgemacht habe. Also der eine, der wirft dem anderen das vom Kopf, dann kommt jetzt kommen wir in den Beziehungsratgeber-Sektor. Nein, will ich nicht. Unser Podcast sprengt die Hashtags langsam. Wir brauchen da auf jeden Fall einen passenden Titel. Ich bleib immer noch beim Politik-Ding, nur ich wollte das nochmal verbinden. Immer dieses Ping-Pong. So, ich werfe dem anderen das seinen Kopf und bei Diskussionen, politischen Aufforderungen oder auch... Dieses Hin und Her, man spielt sich die Bälle zu, heißt es in Fachjargon. Genau, man tut so die ganze Zeit ein Auge mit dem anderen, buff, buff, buff, buff, ohne aber wirklich zugehört zu haben, weil der Sinn von der Diskussion ist ja immer noch, dass man ja irgendwann mal doch so ein bisschen auf den Konsens kommt oder irgendwie merkt, was so die Gemeinsamkeiten sind und wo es halt noch Probleme gibt, wo man Kompromisse finden muss, sollte, kann. Und, ja, die einfach nicht so eine starke Denkweise haben an sich. Und dann, wo wollten wir eigentlich hin? Buddha? Komm, jetzt das so. Ich hatte gerade irgendwie Pringles auf, aber Pringles hatten wir noch nie die Rede, oder? Ich finde ja Chips so widerlich. Da können wir vielleicht noch ein anderes Thema anreißen. Eigentlich wolltest du doch was vorbereiten, oder? Ich habe auch was vorbereitet. Hast du mal wieder eine Liste? Seit Folge 2 machen wir keine Listen mehr. Was für eine Liste? Also ich habe nur eine Liste über Sachen gemacht, über die ich vielleicht reden kann, wenn ich den Spielball zugespielt bekomme von dir. Warte mal, willst du wieder anspielen, dass ich dir hier das Wort klaue? Gar nicht, gar nicht. Ich schreibe nur noch ein paar Sachen auf. Okay. Und ich möchte ja jetzt nicht einfach nur runterrattern. Ja. Nur ich finde halt, wenn es passt und ich dann gerade dazu kurz auf den Zettel schaue und sage, ein Stopp, dazu habe ich was. Ja, warte mal, ich schmeiß dir hier nonchalant einfach den Ball zu. Hier. Nee, wieder nicht gefangen. Wie Folge 1, nicht gefangen. Ich fange den immer. Jetzt nochmal. Also ich habe noch einen zweiten Ball. Okay, du hast ihn jetzt auf jeden Fall. Du suchst ein passendes Thema, oder? Erst. Ja, ich weiß nicht, ich muss jetzt halt hier so einen Cut machen, ja eigentlich. Der ist ja unumgänglich. Wir hatten da kurz sowieso so einen Break. Ja, Breakout. Weil ich mal wieder den Faden verloren habe, wo wir wieder beim roten Faden wären. Ja, das ist immer so eine ganz schöne... Vergiss unsere Premium-Folge Alter Ego nicht, die ich jetzt mal hier ansnippen möchte. Setz mich nicht unter Druck. Vor allem, diese Folge kommt ja erst nach Alter Ego. Das Snippet ist quasi in der Vergangenheit. Und ich weiß immer noch nicht, über was wir da geredet haben, weil ich schon wieder vergessen habe, weil ich nämlich, jetzt habe ich die Überleitung, diese Woche ja einen Arsch voll zu tun hatte mit, ich gehöre jetzt auch zum arbeitenden Volk und nicht nur zu diesen gammligen Studenten. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle nochmal von mir. Du hast uns schon sehr kräftigen Händedruck. Ja, wenn du es bist. Und da war ich am Rumrennen und heute hatte ich erst auch, wegen 2 Wochen muss ich mich jetzt freiwilligen versichern. Zwischen Exmatrikulation und... Ja, musst du die Krankenversicherung zahlen. Ja. Und ich hatte ja gedacht, Vaterstaat zahlt. Ja gut, aber hat er dich nicht genug ernährt? Also eigentlich nicht so viel. Aber warst du nicht noch letzt an der Brust Mutters Staates nuckelnd? Ja, du auch nicht. Am nie. Busen am des, des an der, Prollen. An der Zitze des der Merkel. Des Prollenweib. Ich liebe es alt. Kennst du dieses mittelalterliche Reden, wie man damals noch geredet hat? Da wollte ich eigentlich vorher auch was dazu sagen, jetzt fällt es mir wieder ein. Holde Maid! Ist ja, okay, das sage ich jetzt noch und dann kommen wir aber wieder zum Thema. Damit wir nicht so krasse Gedankensprünge haben. Wir wollen ja aber länger in einem Thema bleiben. Ja, das ist, bevor ich es wieder vergesse, ich habe gerade mit Arsum, deswegen sind wir auf Arsum gekommen, saßen wir zusammen und haben uns auch was, wir waren so wegen Sprachen und so, sind wir eigentlich viele mal im Labern, weil Arsum ist auch sehr sprachenaffin. Und dann waren wir so, ja stimmt, im Deutschen sind ja die Artikel voll oft irgendwie unpassend. Also meinst du jetzt nur der, die das oder auch die Proposition? Nee, nur der, die das. Also ich finde jetzt zum Beispiel, also das heißt der Tisch, okay, kann man jetzt sagen, ja, das ist männlich, aber warum heißt es das Mädchen? Wieso ist das Mädchen auf einmal Neutrum? Macht ja keinen Sinn, weil in jeder anderen Sprache die ist... Die Mädchen. Ist, genau. Also zum Beispiel. Darf ich dazu kurz was fragen? Ich gehöre auch zum arbeitenden Volk. Jetzt darfst du mir die Hand schütteln. Und da hört man des Häufigen des E-Mail. Ist es jetzt Schwäbisch oder ist es trotzdem noch Deutsch? Nee, das ist was Schwäbisches. Sagt man dann auch das E-Mail? Man sagt ja auch das Teller. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, das ist was Schwäbisch. Ist es Schwäbisch? Weil ich glaube, das hat auch wirklich die Präposition das E-Mail. Wie das Laptop. Es kann, ich weiß es nicht. Bei Anglizismen habe ich keine Ahnung, da kann es unterschiedlich sein. Das Thema, aber. Es gibt doch keinen Anglizismus. Ja, natürlich, Mail ist ein Anglizismus. E-Mail ist. Ah, sorry. Das war. Puh, da falsche. Ist mal kurz auf den falsche Schlauch Frage. Gestanden. Kurzes Halbwissen preisgegeben. Aber da ist er wieder vom Schlauch. Aber runter da bin ich auch. Da bin ich auch wieder groß genug, darüber zu stehen und auch das offene anzusprechen. Okay, also das Mädchen So, dann hatte ich es davon, weil ich hatte letztlich ein Buch gelesen, das stimmt, also für einen Tipp für Leute, die jetzt gerade erst Deutsch lernen und sich vielleicht mit den Artikeln noch nicht so sicher sind, wenn du den, die Verniedlichungsform, das also als 50% unserer Zuhörer. Also das Häuschen oder das Türchen, sobald du die Verniedlichungsform, passt das immer. Mhm. Dann kamen wir so drauf, das Mädchen. Chen ist doch auch vielleicht, das ist jetzt vielleicht ganz gefährliches Halbwissen, ja, aber es klingt plausibel, dass das vielleicht, weil Verschwörungstheorien haben wir jetzt auch noch drin. Nein, weil du das ja gerade von die Magd hattest oder das Mägdlein, dass sich das vielleicht irgendwie, also ich wäre sehr erfreut, wenn sehr gut aufgepasst, muss ich sagen. Wenn irgendwelche Germanisten jetzt zuhören, ob die These stimmt. These, das Mädchen heißt das Mädchen, weil sich aus die Magd oder das Mägdlein aus irgendeiner alten Form von das Mädchen, also die Verniedlichung da gebildet hat. Die Verniedlichung daraus gebildet wurde. Germanisten, bitte meldet euch bei uns, das würde mich verdammt nochmal interessieren. Ja, ich würde vielleicht sagen, ja, dass das wegen der Entwicklung so sein musste. Nicht, dass es jetzt irgendwie vielleicht, wie du denkst, Sexismus ist oder so. Nein, meine ich auch nicht. Ja gut, man könnte jetzt auch sagen, man könnte es argumentieren, weil die haben noch keine aber Titten, noch keinen Arsch, ich denke, es war Penis einfach auch, man kommt auch eher darauf, weil ein Mädchen ist süß. Rein vom Dasein, ja, vom Wesen. Von so ein kleiner Lausbub kann auch voll süß sein. Na, aber meistens sind die kleinen Mädchen die Süßen. Ich finde die voll langweilig. Weil du halt nicht so ein süßes Kind warst. Nee, gar nicht. Ja, deswegen. Hey, ich war voll süß, aber also so. Wie sie jetzt versucht sie nochmal. Nein, nicht. Ich glaube, vielleicht die anderen 50% sind froh, nicht zu wissen, wie du aussiehst. Ja, das hast du jetzt aber richtig schon mal gesagt. Ich hab dich auch ganz viel geliebt. Den Gag wollte ich eigentlich mit Jure machen, dass wir immer Gags über seine Frisur machen. Wer? Über Jure. Jure? Der Glatzkopf. Weißt du jetzt? Jure? Den wir mal am Abwärts getroffen haben. Der hat eine Glatze. Man, es gibt keinen anderen hier im Gemeinde mit einer Glatze. Sieht er gut aus. Darauf antworte ich jetzt einfach nicht. Du willst ihn nur in eine schlechte Lage bringen. Also ich negiere hier. Ich dachte, du bist mein Wingman. Ja, das stimmt ja. Aber bis jetzt hat das noch nicht so gefruchtet. Und auf jeden Fall der Gag ist, dass wir dauernd Witze über seine Haare machen und dann präsentieren wir irgendwann mal sein Bild. Das war die erste Version eines Podcasts. Kehr und seine Glatze. Die Kehrwoche. Sorry, ich kenne dich nicht. Es tut mir leid, dass ich jetzt Base war. Base war. Ich gehe mal unseren Podcast durch oder so von unserem Urplan und hake auch immer ab. Haben wir jetzt schwäbische Witze? Reden wir Bullshit? Sind wir ironisch? Ich gehe das immer so ein bisschen. Okay, jetzt haben wir den Teil abgehakt. Ich wollte eigentlich, wir haben gesagt, wir gehen nur ganz kurz zu dem mit dem Mädchen und dann kommen wir wieder zum eigentlichen Witz. Das war dann eigentliches Thema. Das eigentliche Thema war ja eben, weil ich ja gesagt habe, wegen Vaterstaat und so, ne? Ja, wie mit, die Titze, der Busen. Also ich finde es ja schon schön, dass wir so einen Sozialstaat haben. Also ich finde es ja schon richtig, wenn jemand mega lang gearbeitet hat und er seinen Job dann verliert und dann Arbeitslosengeld bekommt, ist natürlich vollkommen legitim. Oder auch jemand, der immer in seine Rentenkasse einzahlt oder Mutterrente, wie auch immer. Ich finde es nur krass, mir ist jetzt erst bewusst geworden, auch durch Formulare, die ich bei meinem neuen Arbeitsplatz und so ausfüllen müsste, wegen Kranken, Renten, Alters, was weiß ich was, Versicherung. Wie schwer es eingemacht wird? Oder wie viel dadurch, dass wir einen Sozialstaat haben und der Sozialstaat ja nach gewissen Termini und Regelungen gehen muss, wie viel der Staat eigentlich über dich weiß? Ja gut, aber ich glaube, du brauchst auch die Bürokratie dahinter, ja, der Verwaltungsakt. Nein, das sage ich ja. Das ist ja schon klar, dass man zum Beispiel Geburtsdatum, was weiß ich was alles braucht für deine Altersversicherung. Okay, aber worauf willst du hinaus? Worauf willst du hinaus? Ich finde, also ich wollte eigentlich einfach darauf hinaus, dass es schon krass ist, wie viele Daten der Staat über dich hat. Er hat ja alles von dir. Deine komplette Kranken... Historie. Treffen wir wieder zu George Orwell? Ich finde es einfach nur krass. Ich bin ja bekennend liberal mittlerweile. Mittlerweile? Du wechselst auch die Parteien wie deine Unterwäsche? Nein, also ich finde es, ich bin halt schon da ziemlich liberal, weil ich es eigentlich schon erstaunlich finde, wie viel der Staat einem vorschreibt. Also es fängt zum Beispiel dabei an, dass du nicht ohne Helm Motorrad im Sommer fahren darfst. Ja, warum? Es ist doch mein Problem, wenn ich dann zermatscht auf der Straße bin. Nee, eben nicht. Es erzeugt öffentliches Ärgernis. Es kommt in den Medien. Wieder dumme Schlampe rast sich dumm und ist jetzt Matsch. dann lesen das halt Leute und es beeinflusst ja den Staat. Der Staat hat den Aufwand, Krankenwagen, bla bla bla. Dann Beerdigung, ist auch alles staatlich. Nein, nein, Beerdigung musst du selber zahlen. Es ist bestimmt von der Kirche auch gemeldet, dass da jetzt eine Beerdigung ist. Das ist auch alles hinterlegt. Das ist alles schon ein Aufwand für die Dinge. Klar. Und man will es auch nicht, Unfalltote, gibt es eine Statistik. Du möchtest im Bundesstatistikamt arbeiten? Halt doch die Goschen, das soll top secret bleiben. Das wird jetzt rausgeschnitten. Das wird nicht rausgeschnitten, weil, jetzt musst du dich verteidigen, Statistiken sagen auch was übers Land dann aus im Nachhinein. Ja, schon, schon. Aber ich sag ja, das ist jetzt ein perfides Beispiel. Ich meine ja, also so vom Sinn her, ich möchte einfach nur gerade diesen liberalen Sinn erklären. Da muss ich immer ein bisschen aufpassen mit meinen genauen Definitionen, weil jeder, der studiert hat, dreht immer dann dem anderen einen Strick draus. Ja, weil er denkt, er kann es auch, die Wörter im Mund umdrehen. Wie so ein Jurist, der dann so einen kleinen Schlupfwinkel sucht. Meistens aber auch nur mit Halbwissen erkauft. So. Nee, aber ich finde es halt, also ich finde das schon krass, also was eigentlich alles durch, ich meine, einfach nur dadurch, dass es einen Sozialstaat gibt, also in anderen Ländern, wo es jetzt zum Beispiel keinen Sozialstaat gibt, würde ich jetzt mal behaupten, abgesehen von irgendeinem totalitären Staat oder so, der dich überwacht, weiß der Staat weniger, zum Beispiel in den USA. Allein, dass du deine, bin ich Schwachsinn, aber allein, dass du zum Beispiel deine Waffen nicht... Da ist es aber alles privatisiert. Da haben Unternehmen die größte Macht an Daten. Willst du eher, dass die Unternehmen Daten von dir haben oder der Staat, der noch deine Rente zahlt? So, das Mittler, ist also, immer noch. Also, ja, aber das ist nämlich jetzt der Casus Knactus ja eigentlich. Wer ist das Unternehmen und wer ist noch die Regierung durch Lobbyismus und so, weil die Daten, die ja praktisch die Regierung von hier, werden zwar ja nicht weitergegeben, ja, aber du weißt ja nicht, was, also inwiefern jetzt zum Beispiel Leute, die in der Politik waren und die dann in die freie Wirtschaft wechseln, wie viel Insiderwissen die dann haben? Ich denke nicht mal so viel, wie du jetzt denkst. Glaube ich schon. Welches Wissen haben die? Du meinst dann auch, dass so obszöne Geschäfte gemacht werden? Obszöne Geschäfte? Ja, Aufträge, die der Staat verteilt. Ominöse meinst du? Was habe ich gesagt? Obszöne. Obszöne ist auch ein Wort im Duden. Ja, schon, aber nicht in dem Zusammenhang. Du benutzt nicht obszön. Du sagst ominöse. Ja. Weil du nicht weißt, was soll der Scheiß eigentlich, was die da richtig machen. Hat jetzt mein Wort nicht gepasst? Nee. Obszön? Nein. Wann sagt man obszön dann? Ein obszönes Bild, wenn ein Typ und eine Tussi auf dem Bild hart am Doggy-Vögeln sind, dann ist das ein obszönes Bild. I call Bullshit an der Stelle? Ich glaub's ja nicht. Doch. Ich glaub's ja nicht, Alter. Eine obszöne Geste ist, wenn man jetzt ja, hier dann dieses macht. Ja, das nehme ich hin, aber dein erstes Beispiel war obszön Bullshit. Ist aneckend. Bullshit. Das ist aneckend. Das hat was mit Sex zu tun. Du kannst natürlich auch obszöne Geschäfte machen, wenn die jetzt irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, zweite These, das Wort hat trotzdem gepasst. Man kann obszöne Geschäfte machen, tätigen. Ja, aber du sagst eher ominöse Geschäfte in dem Zusammenhang, weil es gerade nicht primär um Nutzen geht. Und darauf jetzt aufhängen, Frau Richterin? Oder ja, ich suche. Ein Semester Jura studiert und schon. Kennen Sie den Fallstrick? Echt? Seit wann habe ich Jura studiert? Vielleicht soll ich das noch mal lesen. Habe jetzt lang genug an den Universitäten rumgetingelt. Im Endeffekt, fragst du dich das auch, ob du wirklich was gelernt hast aus der Unizeit oder ob das eigentlich alles, du das gar nicht in der Praxis erst anwenden musst? Oder ist es eher so, du lernst wieder zu lernen oder die Dinge anzueignen? Ich glaube, du lernst, also ich glaube, das ist bei jedem Studiengang anders. Ich meine, ich glaube, du kannst jetzt nicht meine Wirtschaftswissenschaften und Sozialwissenschaften mit einem Designer. Wir haben schon Bingo, glaube ich. In jeder Folge hast du erwähnt, dass du in Heidelberg studiert hast. Nein, ich habe gerade gar nichts von Heidelberg gesagt. In deiner volkswirtschaftlichen... Ja, aber du hast mich ja auch gerade deswegen gefragt. Ich sag nur Bingo! Du führst mich immer zu diesen Themen hin. Ich finde, wir brauchen ja auch mehr Gags, deswegen kommen immer diese Einwürfe. Ja, ich finde, wir waren letztes Mal auch zu ernst. Ja, viel zu ernst. Ja, so, wir nehmen das jetzt... Kein Bingo einfach. Da habe ich mich heute auch... Domme ist mal seit langem wieder vorbeigeschneit, was er jetzt hört. Hi, Domme. Ich finde es cool, wenn wir so unsere Zuschauer grüßen. Hört das auch? Gut, dann verpasst er ja eher was. Nein, ich sag ihm, dass er dieses Mal drankommt, dann ist er vielleicht famegeil. Oh ja, wir können ja Leute erwähnen, die sich dann aufgeilen, weil sie dann in unserem Podcast erwähnt werden. Ja, so wie die Leute, die so kamerageil sind. Da gibt es echt Leute in der YouTube-Szene, ist es so, dass die wirklich vorlesen, weil die auch was gespendet haben oder so, und dadurch, dass die vorgelesen werden, geilen die sich auf. Ich finde das eh so krass, so Leute, die spenden und dann... Das habe aber ich gespendet, gell? Also, das war ich. Ja, auch noch absetzen von der Steuer. Ja. Schön noch absetzen. Das ist doch jetzt bei diesem ganzen Unternehmen mit dem Diversity Management. Das ist doch so ein Bullshit. Und dieses, wir sind ja ach so sozial und ich denke mir so, das ist so eine grandiose, also ich meine, also es ist auf jeden Fall eine Verbesserung zu dem, wie es früher war. Das möchte ja, ich nicht abstreiten. Aber da versucht man einfach nur ein Konzept zu kopieren, gerade weil es ja von den Amis kommt. Mhm. Diese Büros sind jetzt alle ausgestattet mit Kicker, mit Leseecke. Hast du es auch bei dir? Mit schön, bei Bosch fangen sie es ja jetzt auch an. Also ich war ja da auch gerade im Projektmanagement. Da fangen sie schon an. Da gibt es Bälle oder diese Nerf-Schusswaffen. Da denke ich mir so, Alter, euer Ernst? Schießt ihr hier mit Nerf-Waffen rum, damit ihr denkt, ihr seid jetzt wie Silicon Valley? Weißt du, was ich mega geil finden würde? Egal in welchem Büro oder so. Ich bin ja ein Fan von Powernaps. Ja. Oder auch in der Mittagspause. Ich denke mir davor, du isst dann und dann sitzt du noch ewig rum. Ich denke mir so, ich bräuchte da einfach 10, 15 Minuten. Ein kleines Nickerchen einfach. Schönes Nickerchen. Und das muss ich sagen, das ist an der PH cool. Da ist in der Bib sind so Liegen. Du doch alles auspolstern. Der ganze Boden auspolstern. Du darfst nur noch mit Socken reinkommen. Nimm meine Yogamatte mit, meine Kuschelsocken. Schön, oder eine ganze Hüpfburg einfach als Arbeitsplatz nehmen. Das wäre schon cool, wenn du eine Hüpfburg am Arbeitsplatz hast. Okay, warte mal. Okay. Wie schreibst du deine Mail? Wie sitzt du auf dem Tisch? Auf dem Tisch, auf dem Stuhl? Nein, ich meine nicht in der Hüpfburg arbeiten, aber ich meine, also so in dem Firmengelände eine Hüpfburg war schon. Ja gut, wenn du so eine kleine Hüpfburg hast. Weil du darfst ja sonst immer nie. Also ich war letztes Mal kurz davor, die Kinder von der Hüpfburg runterzuschmeißen, weil ich da rein wollte. Weißt du, was der Grundgedanke von diesem Silicon Valley Trend ist? Nee, erzähl. Die Leute dazu zu animieren, mehr zu arbeiten, indem sie länger am Arbeitsplatz ist, weil sie dort Fitnesscenter haben. Die gehen da essen, die kriegen das ja auch gefördert. Mhm. Also die zahlen da nichts fürs Essen und so. Um einfach länger im Unternehmen zu bleiben und dann mit deinen Kollegen dich auch anzufreunden und dadurch auch mehr über die Arbeit redest und mehr Synergien quasi freigibst, indem du über die Arbeit nachdenkst. Oh, und vielleicht auch, weil und das klappt hier nämlich nicht, weil das deutsche Sein kannst du nicht vergleichen mit den Amis. Also ich habe das jetzt auch bis jetzt halt so, was ich bei den Amerikanern halt echt mega cool finde, dieses vom Tellerwäscher zum Millionär, das hat ja so ein bisschen immer so eine, so mittlerweile so einen Kratzer bekommen, dieses Image. Aber ich finde halt in den USA, das habe ich jetzt erst mitbekommen, weil ich mit einer vom Arbeitsamt geredet habe, die für das Outgoing zuständig war und es ist halt krass, hier in Deutschland möchte man ja alles ganz genau dokumentiert, hier ihre Belege, dass sie den Kurs belegt haben, dass sie das können und das und das und das. Füll mal einen Reiseantrag aus. Das ist nochmal was anderes, aber nee, ich meine jetzt so zum Beispiel deine Bachelor-Urkunde, das und das wollen die sehen. Im englischen oder im englischsprachigen Raum bringst du in deine Bewerbung gar nicht mal dein Bachelorzeugnis mit ein. Du schreibst deine Sachen. Da wird auch, glaube ich, eher der Lebenslauf angeschaut und geschaut, genau, was du gemacht hast. Genau, und es wird halt geschaut, du kommst zum Arbeiten. Die sagen sich halt, wenn du in deinem Lebenslauf lügst, bist du selber schuld, weil dann feuern wir dich einfach. Wenn du nicht das bringst, was du geschrieben hast, wirst du einfach gefeuert. Ja. Aber das kannst du ja hier in Deutschland ja nicht so betreiben. Ja, erstens das. Und das Zweite ist halt, also ich finde es schon gut, dass man in Deutschland das nicht einfach so machen kann, aber ich finde halt, dadurch fördern die halt Leute, weil in Deutschland ist ja mega oft so, dass du einen Job zum Beispiel nicht kriegst, weil du anstatt einen Durchschnitt von 1,5 nur einen 2,0 hast. Oder den Studienplatz als Yoga-Student nicht bekommst. Was brauchst du? Bestimmt auch 1,3, sowas? Ich glaube, das ist sogar NC-frei, deswegen ist es doch so. Jura? Die haben doch so krasse Abbruchraten, deswegen auch, weil das echt schwer ist. Okay. Du hast ja zum Beispiel Chemie, hast ja auch kein NC. Aber da kackt halt... Ja, aber das kannst du auch auf der Hochschule studieren. Jura kannst du ja nicht an der Hochschule. Ja, Jura nicht, aber Chemie kannst du nicht an der Hochschule. Doch. Echt? Mhm, ich glaube schon. Es ist schon krass, was man auch mittlerweile alles für einen Kack studieren kann. Die mixen irgendwelche Sachen zusammen, weil sie halt denken, das wird in der Praxis gebraucht. Also du kannst ja zum Beispiel auch Facility Management studieren. Hausmeistertum. Ja, genau. Und das ist dann so, was? Also ein bisschen... Ja gut, überspitzt ausgedacht ist es irgendwie, glaube ich, logistisch veranlagt, dass du weißt, wo du deinen Besen hinstellen musst, damit du schnell an den Rand kommst und halt schnell den Fußboden bewegst. Ja, nee, das Ding ist ja eigentlich, wenn du dich als Hausmeister bewirbst, musst du ja eine... brauchst ja Abi mittlerweile als Hausmeister. Nein, brauchst eine abgeschlossene handwerkliche Ausbildung, also Maschinenschlosser, Zimmermann, sonst irgendwas, weil du ja kleine Reparaturen noch machen musst. Und schon mal dieses Grundverständnis von Handwerk. Ja, oder du bist halt so Tüftler und machst alles mit Klebeband. Ducktape oder so. Ja, Panzertape, alles. Sieh ich in der Schule überall so. Irgendwie da hatte ich ein Kind, ey, das hat sich die Brille gebrochen. So ein Depp, ich weiß nicht, wie der das hingeht. An der Mitte? Nee, an der Seite. Also den Bügel so weggebrochen. Ja, aber Inga, du als Lehrerin, dann denen noch Vorwürfe zu machen, der ist gestraft genug. Und ich weiß das, weil ich selber Brillenträger war. Ja, aber... Man ist gestraft genug. Ja, das schon. Nein, aber ich meine, wie er mit der Situation umgegangen ist. Ich lese gerade so ein Managementbuch. Also es ist nicht nur auf Management, sondern allgemein auch auf Leben. Aber der sagt halt, Management ist das ganze Leben. Es ist nicht nur im Job, sondern auch... was suchst du denn? Meine Tasse? Mein Glas? Weiß ich doch nicht. Ah, ja. Und ist schon leer? Ist schon leer. Haben wir noch Fairtrade-Wein? Wir haben noch Fairtrade-Wein. In Vino Veritas. Ah, wir können ja Werbung jetzt schon mal in unseren Podcast einbauen. Also, oh nee, das will ich nicht. Der Netto wird uns jetzt die Weinflaschen nur noch so kistenweise herschicken. Mit unseren 5 Abonnenten. Ja, nee, wenn wir sagen, wir werben öffentlich für Netto, für also, ihren Wein. Also wir können auch einschenken, ne? Dann, ja, Palette nächste Woche. Aber der ist schon, also ich bin gerade echt richtig krass. Es gibt ja, das brauchst du jetzt nicht sagen, nur weil wir jetzt Werbung für Netto machen. Nein, ich bin jetzt echt krass überrascht. Das ist ein richtig leckerer Wein. Und ich finde, das ist so ein klassisches. Kennst du die Leute, die. Du kaufst auch immer weiter. Kennst du die Leute, die immer sagen, nur teuer ist gut? Weil, ja gut, es ist, aber ich weiß es selber bei Kleidungsstücken zum Beispiel, wenn eine Hose 200 Euro kostet. Ja. Dir ist die schon von daher mehr wert, weil du auch mehr bezahlt hast und du passt mehr auf sie auf und du fühlst dich auch besser irgendwie. Du glaubst auch, dass der Preis gerechtfertigt war. Also ich finde, bei Hosen, vor allem bei schwarzen Hosen sieht man das, wenn man sich so eine billige, teure kauft für 20 Euro, nach dreimal waschen ist sie grau, so gefühlt. Und wenn man sich dann eine kauft, die ein bisschen hochwertig ist, die färbt auch ab, aber nicht so krass. Ja. Aber das gilt auch wiederum nicht für alle. Also ich finde, du kannst jetzt nicht... Klar, es gibt... Oder zum Beispiel Sportartikel. Ich gehe ja oft joggen und laufen. Zurzeit nicht so oft, aber... Wow, jetzt haben wir noch einen Sportpodcast. Leck mich. Aber da könnten wir mal Asum oder Marina einladen, weil die kennen sich mega krass mit Fitness und vegan aus. Ich glaube, keiner macht heutzutage Blogs über Fitness oder Ernährung. Echt? Nö. Meinst du? Nee, glaube ich auch nicht. Insgesamt, gell? Also dann auch irgendwelche Fitnessprodukte werben oder so? Nein. Irgendwelche Fettsäcke laufen da rum und dann wird ja fetter. So ist das die Wahrheit. Ich habe letztlich so eine Werbung gesehen. Ja, wie man seinen Joghurt aufpeppen kann. Da gibt es jetzt so eine chemisch hergestellt, also ich weiß nicht, wie alchemisch oder wie auch nicht, auf jeden Fall ist da bestimmt ein großer Aufwand dahinter, das zu produzieren, so ein Pulver, was nur aus Erdbeeren besteht. Also es ist anscheinend 100% konzentrierter Erdbeeren. Ja, aber ich... Getrocknet und dann... Ja, aber ich denke mir, also ich verstehe das Prinzip nicht. Warum esse ich nicht einfach saisonal Erdbeeren? Wie weichst du das dann auf, in Wasser? Oder? Ja, mit in deinen Joghurt dann praktisch. Mhm. Aber weiß ich verstehe das nicht, dann fress doch einfach saisonal Erdbeeren. Also wenn es keine Erdbeeren gibt, esse ich keine. Nee, ich sag's dir, woran es liegt. Es liegt am Verbraucher. Er möchte es so. Er möchte bequem. Er möchte nicht die Erdbeere schälen und in den Joghurt rein. Er will schnell das Pulver rein und weiß... Schälst du deine Erdbeeren? Und weiß ganz genau, es ist trotzdem 100% Erdbeeren. Hat auch noch das gute Gewissen. Und das ist ja dieses Hipstertum. Ich verstehe das bei ganz vielen. Also wir müssen mal eine extra Folge über Hipstertum machen. Ja, da bitte. Auch so da zu hätte ich schon wieder fast 2 Hipstern in der Bauchfresse. Wie das auch entstanden ist und so. Das ist mega interessant. Da könnten wir Falco ein. Da könnten wir uns auch mal richtig vorbereiten in das Thema. Da könnten wir Wie, wir sind sonst die Frau? Wissen wir jetzt? Hallo, ich habe einen Zettel, wovon ich, also das sind ich habe einen ganzen Block voll Schmierzettel, weil ich bin mit Kopieren auf Kriegsfuß. Und du überschreibst schon beschriebenes Papier. Ey, das war Schrottpapier, weil ich aus Versehen 300 Mal das Falsche gedruckt habe. Du bist auch jemand, wenn der was Falsches druckt, ist dir das Papier zu schade, du wirfst es nicht weg und nimmst lieber irgendwie mit. Ja, oder versuchst es noch zu verwenden. Ja, ich meine, ich schreibe ja hier nur Konzept. Oder ich mache auch voll oft früher immer, wenn ich Mathe mache. Also ich mache es auch so. Ja. Wenn ich irgendwas falsch drucke bei mir zu Hause und alle beiden Seiten sind beschrieben, nehme ich es trotzdem und weiß irgendwie, ich habe ein Schmier. Wo hast du jetzt eigentlich das Feuerzeug? Auf dem Tisch? Wetten, du sitzt drauf. Da liegt's doch. Nee, das ist ein gelbes. Ich habe extra gelb genommen. Die Tarnfarbe vor allem. Ja, richtig. Nee, ich finde, mir wieder hier die Schuld anzukreiden. Ah, ich hab's. Ja. Nein, doch nicht, das war meine Schuld. False Alarm. Jetzt hier, Jalla, wo ist das hin? Sollen wir jetzt mal systematisch vorgehen? Ich hab's da versteckt. Guck, ich wusste es. Das ist schon ziemlich perfide, das dort zu verstecken, oder? Wir immer Sachen, so sich so denkt, oh, voll das gute Versteck, verstecke ich es mal. Aber wie gut habe ich mich rausgeredet? Gar nicht. Doch, doch. Ironisch schon. Wir haben jetzt wieder 45 Minuten. Boah, das ist kranker Shit. Wir machen wieder eine Doppelfolge. Vielleicht. Vielleicht. Erfährt ihr die wahrscheinlich. Die andere ist auch noch nicht autorisiert, das muss ich auch dazu sagen. Also, danke fürs Zuhören und besonderes Dankeschön an Lorena für deinen netten Kommentar. Und sorry, dass du bei uns nichts mehr trinken durftest in meinem 7 am Mittwoch. Wir reden über die falsche... Doch, wir reden über die richtige. Okay, dann weiß ich es nicht. Aber danke, sehr nett. Ich fand es mega süß. Wir freuen uns über jegliche Kritik. Der Wein. Wir schneiden es raus und schreien wieder Kritik. Also, ciao, ciao. Tschüssi. Voll dämlich, sag ich doch.